ja. So wie die Tage sich verhalten und die Zeiten sich benehmen, stimme ich mich drauf ein und werde alles andere sehen. Ich kann mein Schicksal eh nicht wählen, nur meinen Weg bestreiten. Und ich muss nicht 100 Jahre alt werden, um das erst zu begreifen. Denn auch in Schlangenlinienform kommt man irgendwann an. Und die Zeit spielt keine Rolle, nein, sie zeigt uns nur wann. So spür ich, wie ich tiefer sink und bleib im Regen stehen. Ich merk die Last auf meinen Schultern, doch auch die Kraft zu widerstehen. Ich mein, Probleme kommen und gehen, all jeder hat damit zu kämpfen. Und darum reg ich mich nicht auf und wärme mich mit meinen Händen. So weiß ich auch, dass wir nur ernten, wenn wir früh und zeitig säen. Darum lass uns jetzt mal gießen, denn nur so wird was entstehen. Und zu sehen, wie alles wächst, gedeiht und später Früchte trägt, ist das Ziel auf meiner Reise und der Lohn auf meinem Weg. Ich sag, egal wie es auch kommt, wir werden alle überstehen. Wir gehen auch mal zu Boden, wenn die Winde kräftig wehen. Doch um zu sehen, was macht der Sturm, stehst du immer wieder auf. Ich sag, willkommen im Leben, willkommen im Kreislauf. Ich sag, egal wie es auch kommt, wir werden alle überstehen. Man geht auch mal zu Boden, wenn die Winde kräftig wehen. Doch um zu sehen, was macht der Sturm, stehst du immer wieder auf. Ich sag, willkommen im Leben, willkommen im Kreislauf. Ich seh, dir geht's wie mir, die Probleme sind die gleichen. Du hast genau wie ich zu tun, wenn es eng wird, nicht zu weichen. Du hast genau wie ich zu tun, zu verstehen, was hier grad geht. Und dass die Welt nicht scheiße ist, sondern nur der auf ihr lebt. Doch zu wissen, was man weiß, das macht mir immer wieder Sorgen. Denn das Geld verdirbt den Menschen und das bestimmt auch morgen. So läuft nicht alles, wie man will, doch ich verfolge meine Sicht, Dinge anzufassen, wie ich's will und andere nicht. Und es ist schön zu wissen und zu sehen, dass es noch Menschen gibt, die dich dabei unterstützen, yo, weil man's genauso sieht. So ist das Leben halb so schwer, komm, wir starten in den Tag. Relax, schöne Grüße, Sande, Klapp und Kleinformat. Egal wie es auch kommt, wir werden alle überstehen. Man geht auch mal zu Boden, wenn die Winde kräftig wehen. Doch um zu sehen, was macht der Sturm, stehst du immer wieder auf. Ich sag, willkommen im Leben, willkommen im Kreislauf. Egal wie es auch kommt, wir werden alle überstehen. Man geht auch mal zu Boden, wenn die Winde kräftig wehen. Doch um zu sehen, was macht der Sturm, stehst du immer wieder auf. Ich sag, willkommen im Leben, willkommen im Kreislauf.